Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort, 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still graphic, tight knots in the complete defense. Brilliant stuff, all is gone in for the goal of the season. Hallo liebe Wölfe-Fans, Fans des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zum Wölferadio. 1:1 in Mainz und nicht wirklich schlauer. Andres Jonker versucht viel, spricht viel mit den Fans, spricht viel mit der Mannschaft, hat das Training in die Volkswagen Arena verlegt diese Woche als besondere Maßnahme. Wird das alles fruchten vor dem Spiel oder im Spiel gegen Leipzig? Das werden wir heute besprechen. Und das tue ich mit Christian Tresch und da freue ich mich sehr, dass Treschi heute zu Gast ist. Er wird uns so ein bisschen erzählen, wie auch sich Andres Jonker vielleicht verändert hat im Gegensatz zu seiner Station früher in Wolfsburg. Und ja, warum es denn so schleppend läuft in dieser Saison. Aber natürlich auch, ja, ganz klar, das Spiel gegen Leipzig, das bespreche ich mit meinem Leipzig-Experten fürs Wölferadio, nämlich mit Holger Schrapel, Journalist und Dauerkarteninhaber bei RB. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja, so ein 1-1 in Mainz, reimt sich schön, ne? Macht mich nicht satt, macht, glaube ich, keinen satt, macht die Mannschaft nicht satt, macht die Fans nicht satt, die in großer Zahl mitgefahren sind. Samba-Zucht-Time war angesagt und ja, das hat ganz viel Spaß gemacht, wie ich gehört habe. Ich konnte ja selber nicht mitfahren, weil die Fahrt zu mir nach Hause ein bisschen kürzer ist als mit dem Zug nach Wolfsburg. Aber es hat Spaß gemacht, auch gerade die Sachen, die da vorm Spiel abgelaufen sind. Die Aufstiegsmannschaft, ein paar Spieler waren mit dabei, sind mitgefahren, wie selbstverständlich. Dann wurde schön gegrillt, das Wetter war entsprechend und hinterher wurden schiedlich-friedlich noch die Punkte geteilt. Ja, wenn wir jetzt irgendwie Achter wären, dann wäre das total super, aber unter sportlichen Gesichtspunkten natürlich Mist, muss man ganz ehrlich sagen. 1:1, Punkt ist viel zu wenig. Bremen ist quasi davongezogen, HSV ist gleichgezogen. Zum Glück hat Ingolstadt noch verloren, sonst wäre es noch ein bisschen düsterer geworden. Aber das sind natürlich alles Sachen, die eher noch zur Beunruhigung beitragen, die da abgelaufen sind, ergebnistechnisch, als ja zur Beruhigung. Entsprechend waren Verantwortliche und Spieler nach dem Match etwas ja, bemüht, sage ich mal, die Leistung des Trainers oder die Einflussmöglichkeiten des Trainers klein zu reden, so wie man konnte noch nicht so viel erwarten, logischerweise. Der Einfluss kann ja auch noch nicht da sein, stimmt ja auch. Was soll der gute Andries da in 3-4 Tagen da hinzaubern, was irgendwie vorher nicht geklappt hat? Natürlich, das ist natürlich dann die Gefahr oder sozusagen das Risiko eines Trainerwechsels, wenn man ihn dann nochmal vollzieht, so 10-11 Spiele vor Schluss, dass ja man nicht viel Zeit hat, um entsprechend Resultate zu erzielen, obwohl man diese Eingewöhnungszeiten, das habe ich auch immer gesagt, wenn ich darauf hingewiesen habe, dass vielleicht der Trainerwechsel nicht das Maß aller Dinge ist, ja, dass man sich diese Zeit auch nehmen muss, um dann entsprechend etwas zu entwickeln. Andres Jonker hat umgestellt auf ein 4-2-3-1 oder auf ein 4-3-3, je nachdem, wie man gucken möchte. Das heißt also Abkehr von der Dreierkette hin ins ja, fast fangalische System, so wurde ja auch geschrieben, mit dem 4-3-3 oder 4-2-3-1, betont auf Ballbesitz, ausgelegtes Spiel, ganz, ganz viele Ballstaffetten hintenrum. Die Innenverteidiger haben sich sehr, sehr viel die Bälle zugespielt und ja, trotzdem, die Krankheit ist nach wie vor da. Der VfL entwickelt keine Gefahr nach vorne. Das Tor oder die letzten Tore ist ja auch aufgelistet worden, in der Zeitung auch geschrieben worden. Ja, alles nach Standards. Also wenn wir die Standards nicht hätten, dann sähe es wahrscheinlich noch ein bisschen düster aus. Mario Gomez hat getroffen, nachdem der Ball da durchrutschte. Gut, ich glaube, den hätte ich auch noch gemacht. Aber dafür, da musste er erstmal stehen als Stürmer. Insofern alles richtig gemacht. Und Andres Jonker ist ja auch sehr bemüht, Mario Gomez stark zu reden und stark zu machen. Gab auch die eine oder andere Sondereinheit, wie man vernehmen konnte. Und ja, vielleicht bringt es was und natürlich hoffen wir, dass Mario Gomez noch mehr ins Spiel eingebunden wird und dass man tatsächlich auch ihn in Abschlussnähe bringt, weil sonst ja, geht es so weiter wie bisher, wir spielen uns nichts raus und dann werden auch keine Tore fallen. Das kann man auch wunderbar mit Zahlen untermauern, denn unter den Top 5 Spielern mit den ja, meisten Ballaktionen oder Ballbesitzphasen sind ja viermal die Spieler aus der Viererkette. Robin Knoche, Ricardo Rodriguez, Jakob Blaschikowski und Jeffrey Boomer. Und dazwischen noch Luis Gustavo, der ja zwischendurch sich immer hat in die Viererkette halt fallen lassen, beziehungsweise hat sich dann so tief fallen lassen, dass er zwischen den beiden Innenverteidigern den Spielaufbau gestalten wollte. Und das, muss man ganz ehrlich sagen, liebe Freunde, hat auch schon unter Dieter Hecking nicht gepasst. Da waren wir zu langsam, da haben wir die Außen so lange nicht angespielt, bis sie dann tatsächlich auch zugestellt waren. Und unsere Offensivkräfte, die ja tatsächlich ja nicht von schlechten Eltern sind unter normalen Umständen, nämlich die Davi, Mali und Maxi zusammen mit Mario Gomez im Sturm. Ja, da kam der Ball gar nicht hin. Und wenn er dann mal hinkam, dann war er relativ schnell wieder weg. Mainz hat es auch gut gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist eine sehr, sehr griffige, sehr, sehr aggressive Mannschaft. Gerade so De Blasis, also das ist auch ein Gegenspieler, der so ein kleiner Giftzwerg, der macht da ganz, ganz viel Alarm. Und man hat sehr, sehr die Handschrift dann auch von Mainz gesehen, von Martin Schmidt, dass man tatsächlich, ja, versucht mit drei Spielern zum Teil auf den Ball Führenden zu gehen. Und wenn man sowieso schon Probleme hat, wie Wolfsburg das Spiel zu machen, dann sich aus dieser Situation dann auch zu befreien und auch tatsächlich entsprechend spielerisch Akzente zu setzen. Mainz hat sehr darauf gesetzt, Wolfsburg auszukontern, gab dann auch die ein oder andere Situation und man hat gesehen, wenn dann so ein Fehler passiert wie bei Ricardo Rodriguez, einfach, ja, ich glaube, diese Bewegung, diese Rodriguez-Drehung, die hat er schon 50.000 Mal gemacht in dieser Saison mit null Raumgewinn und dann hat er ihn aber leider vergeigt und verloren den Ball. Das weiß er, glaube ich, auch. Wenn Robin stehen bleibt und nicht gleich rausrückt, vielleicht hat er dann die Chance, aber Öztunali ist dann auch zu schnell und in der Mitte legt sich Bruma noch auf den Hintern. Ja, das passt dann alles irgendwie ins Bild. Hinzu kommt, dass Bruma sich dann auch verletzt hat, jetzt lange ausfällt, entsprechend wir wieder umbauen müssen in der Viererkette. Also alles nicht so hervorragende Vorzeichen. Aber es tut sich was, die Handschrift des Trainers, da versucht jemand sehr massiv seine Vorstellungen durchzubringen sozusagen und das hat Mario Gomez in der Mixzone nach dem Spiel so beschrieben. Es sind Holländer, die spielen traditionell gerne mit dem Ball, wie gegen den Ball und das werden wir trainieren. Er wird uns einprügeln bis zum geht nicht mehr, das kenne ich. Das kennen auch die Jungs, die hier schon waren, mit ihm gearbeitet haben, wenn er die Übung gemacht hat. Er ist sehr dominant und prügelt einem richtig die Sachen auch rein. Und deswegen hoffe ich und glaube ich auch, dass die kurze Zeit, die wir jetzt haben, reicht, um die nötigen Punkte zu machen. Gut, unterm Strich kann man auch sagen, wir haben in Mainz nur einen Punkt geholt, weil Kuhn Castells am Ende, kurz vor Schluss, richtig gut reagiert hat. Sonst hätte es noch ganz anders ausgesehen. Und danach habe ich Mario auch gefragt. Eben gerade ging noch Kuhn Castells vorbei. Habt ihr euch noch bedankt bei ihm, dass er dieses Ding so sensationell rausgeholt hat? Ja, das wissen wir schon seit am Beginn der Saison, dass wir auf der Torhüterposition mal überhaupt gar kein Problem haben. Dann haben wir zwei, die man beide immer spielen lassen kann und dementsprechend sind wir auch happy darüber. Was aber durchaus bemerkenswert war, ist, dass Andris Jonka nicht nur im defensiven Mittelfeld auf Basur, der ja vorher wenig Rolle gespielt hat, und auf Luis Gustavo wieder gesetzt hat, also ihn aus der Abwehr rausgezogen hat, sondern dass er auch quasi mit drei Zehnern gespielt hat, nämlich mit Mali Didavi und Maxi Arnold. Und das ist vielleicht, ja, ich will nicht sagen, ein bisschen Fülle, weil keiner fühlt sich auf Außen so richtig wohl. Ja, und wie das denn so war, quasi mit drei Spielgestaltern auf dem Platz? Die Frage habe ich an Yunus Malli auch gestellt nach dem Spiel. Der Arme musste irgendwie zigtausend Interviews geben und Leute umarmen. Ich glaube, der hat jede Putzfrau noch abgeknutscht in Mainz. Sei mir auch alles gegönnt. Ich glaube, er war aber immer noch zugange mit Interviews geben. Da ist die Mannschaft schon auf die A39 abgebogen. Aber er hat dann doch Zeit und Lust gehabt, mir noch die Frage zu beantworten, die ich hatte. Ihr habt ja quasi mit drei Zehnern heute gespielt, Daniel, du und Maxi auch. Ja. Wie hast du dich da gefühlt? Wie ist das, war vier Rotale drin? Ja, ich denke, natürlich war das eine andere Position für über außen, aber wir haben auch ein Stück weit auch die Position getauscht, deswegen war das okay. Und das braucht vielleicht auch eine Zeit, dass wir dann die Position dann auch mehr verinnerlichen im System. Und ja, deswegen war das schon ganz okay. Ja, natürlich fühle ich mich auf der Zehn wohler. Aber wenn ich außen spiele, dann versuche ich auch da mein Bestes zu geben. Habe auch Spiele dort außen gemacht, deswegen ist das für mich okay. Einer der Gründe, warum ich mich auch in der Mixzone so rumtreibe nach dem Spiel, fürs Wölferadio und letztendlich ja auch für euch, dass ihr immer so einen Einblick bekommt, können ja nicht alle hin in diese Mixzone, deswegen bin ich da so ein bisschen Auge und Ohr für die Wölfe-Fans und kann das dann auch weitergeben. Insgesamt war es eine recht entspannte Stimmung, ich glaube, oder sagen wir mal so erleichterte Stimmung. Man hatte das Gefühl, zum Glück ist das Debüt nicht in die Hose gegangen. Ja, 1:1 war ein bisschen wenig, aber zum Glück nicht verloren. Und man hat versucht, auch aus diesen Punkten, aus den Ansätzen letztendlich auch Zuversicht zu schöpfen, um ja die schwere Aufgabe, die jetzt auf uns wartet, in Leipzig anzugehen. Und das hat Olaf Rebbe zum Beispiel so beschrieben. Fakt ist, wir haben gepunktet in einer schwierigen Situation, in der wir sind. Und das ist das, was zählt. Und darauf bauen wir auf. Wir gucken auf uns und dass wir eine Entwicklung haben. Wir wissen, dass wir eine leistungsfähige und starke Mannschaft haben. Und das fühlt sich heute gut an, dass wir hier auswärts einen Punkt geholt haben. Und wenn daran anknüpfen und weiter eine Woche hart arbeiten, dass wir in Leipzig auch wieder was Gutes machen. Abschließend möchte ich noch gern gesondert mal auf die Rolle von Mario Gomez und zwar abseits des Platzes eingehen. Ich finde, er hat sich unwahrscheinlich auch dahin entwickelt nochmal bei uns, der durch seine Art und Weise des Auftretens, des Analysierens, der Geschichten, ja, die auch sozusagen im Argen liegen, dass er das nicht verschweigt, aber sich auch nicht schlechter stellt, als es letztendlich ist und natürlich auch nochmal versucht, das Positive zu sehen. Ich finde, die Ausstrahlung, die ist da gut und man merkt ihm an, dass die ganze Situation ihn nicht am Arsch vorbeigeht sozusagen und dass er sich quasi tatsächlich fragt, wie kann es sein, dass eine Mannschaft des VfL oder eine Mannschaft wie der VfL in dieser Situation steckt? Da hat er noch keine Antwort drauf, aber man merkt, er will tatsächlich irgendwie alles dafür tun, um da wieder rauszukommen, egal was jetzt die eigene persönliche Zukunft angeht oder auch wie es darum geht, wenn man mal auf der Bank sitzen muss als Nationalspieler in dem Sinne. Also ich hatte jedenfalls das Gefühl, der will was reißen, selbst auch in den Spielen, wo man nicht damit rechnet, zum Beispiel wie jetzt in Leipzig. Das ist komisch, also man fährt dahin eigentlich, man will da schon was mitnehmen, auch wenn die Zweiter sind, auch wenn die so gut sind. Das ist genauso komisch, wie wenn wir als Wolfsburg hier hinkommen und Mainz schon ab der 30. Minute anfängt auf Zeit zu spielen, wo man sich so denkt, ihr spielt Abstiegskampf, wir spielen Abstiegskampf, warum, ihr führt nicht, wir führen nicht, warum spielt ihr jetzt auf Zeit? Das ist, daran sieht man eigentlich, dass die Gegner uns auch ja, schon Respekt davor haben, was wir eigentlich für eine Mannschaft haben. Und das ist das Traurige an der Geschichte ist, dass wir das noch nicht abgerufen haben, was wir eigentlich wirklich für ein Potenzial haben. Aber das wird kommen. Ihr habt es vielleicht am Ton gehört, so am Ende war er so quasi schon im Gehen und hat dann so fast ja philosophisch noch einen rausgehauen, beziehungsweise einen prophetischen oder ein was Trotziges, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber so diese Nummer, Leute, wir packen das schon irgendwie und darauf müssen wir letztendlich aufbauen. Und ich glaube auch die große Herausforderung, gerade für uns Fans, ist es, den Glauben nicht zu verlieren, dass wir das packen, diese Saison, und dass wir drinbleiben. Und über die gesamte Situation, wie auch das ist, wieder mit dem neuen Trainer zu arbeiten, den man eigentlich schon ein bisschen länger kennt, und auch warum es bei einem persönlich noch nicht so rund gelaufen ist diese Saison, darüber möchte ich sprechen mit meinem ersten Gast. VfL intern. Und das ist kein geringerer als, ja, man kann ihn fast schon als Urwolf mittlerweile bezeichnen, mit einer dienstältesten Spieler bei uns. Hallo Christian Tresch. Hi. Frage natürlich nach dem neuen Trainer. Eine Woche sozusagen ist ins Land gegangen. Wie ist es denn so? Ich meine, du kennst ihn ja noch von früher. Hat sich der Andris Jonker denn irgendwie verändert? Nein, Andris ist gleich geblieben wie vor 4 Jahren, glaube ich, war er hier. Er hat immer noch das Fachwissen vom Fußball von damals. Er hat sogar noch erweitert. Von dem her, glaube ich, bringt er uns da schon ein Stück weit nach vorne. Aber er kann natürlich auch nicht zaubern. Jetzt ist ja der VfL in der bekannten schweren Situation. Wie sehr beschäftigt dich das persönlich, dass es so weit gekommen ist? Und was hast du vielleicht auch für eine Erklärung dafür? Ja, natürlich ist es eine sehr, sehr schwere Situation. Du weißt manchmal selber nicht, warum du da unten drin stehst. Teilweise spielst du guten Fußball, dann verlierst du trotzdem. Dann spielst du ja schlechte Spiele. Es ist so ein Hoch, so ein Auf und Ab eher, so der Gefühle auch. Ja, wir wissen, dass jedes Spiel jetzt ein Endspiel ist, egal gegen wen es geht. Jetzt haben wir natürlich mit Leipzig einen Gegner vor uns, der oben steht, der mit Euphorie, mit Selbstvertrauen spielt, aber dann kommt auch wieder Darmstadt. Das sind dann Spiele, wo du punkten musst, um dann nicht ganz runterzurutschen. Wir sind momentan punktgleich mit Hamburg und müssen einfach schauen, dass wir jetzt unsere Punkte da einfahren. Auch für dich persönlich war es ja diese Saison durchaus schwer, muss man sagen. Was sind da so die Gründe für? Was hast du da für eine Erklärung? Waren das Verletzungen? Wie sieht das aus? Wie würdest du das bewerten? Das ist eine gute Frage, das weiß ich selber nicht. Ich glaube, ich hatte noch nie eine Vorrunde, wo ich eigentlich gar nicht da verletzt war. Das war dieses Jahr eigentlich so. Auch Anfang der Rückrunde. Ich war eigentlich so verletzungstechnisch diese Saison, bin ich sehr gut durchgekommen. Wo es letztendlich lag, müssen wir andere Leute fragen. Ich habe im Training Gas gegeben, mir hat es Spaß gemacht, aber mir macht es immer noch Spaß zu trainieren. Von dem her, die Entscheidung lag da bei anderen und da muss man daran nachfragen. Was auf alle Fälle honoriert wird von den Fans, ist ja, dass du dich immer reinhängst, wenn du auf dem Platz stehst, auch wenn nicht immer alles klappt, dass du dich ja mehr als andere wahrscheinlich auch mit dem VfL identifizierst. Wie ist denn das? Wie bewertest du denn deine Rolle als Identifikationsfigur? Ist dir das überhaupt so bewusst? Ja, ich bin mir schon bewusst, dass ich jetzt 6 Jahre hier bin. Ich glaube, ich bin jetzt nach Schäfis Abgang der zweitlängste hier mit Diego. Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, auf dem Platz alles zu geben, auch wenn es eine schwierige Situation ist, auch wenn es nicht läuft. Man soll sich trotzdem reinhauen, man soll mit Herz spielen, dann werden auch Fehler verziehen und es werden Fehler immer passieren. Es gibt keinen Spieler, der keine Fehler macht. Das ist auch bei uns so, aber wie gesagt, wenn man mit Herz und Leidenschaft dabei ist, dann kommt man darüber eher. Na, ich frage auch deswegen, weil das Thema Identifikation ja auch sehr hochgehangen wurde in dieser Saison. Wurde ja auch viel geschrieben darüber, in der Mannschaft stimmt es nicht, was das angeht. Wenn ihr jetzt auch als Team solche Schlagzeilen lest, was macht das denn mit euch? Und wie bewertest du denn diese Einschätzung? Es war ja in der Vergangenheit teilweise auch so, dass Spieler mit auch Julian zum Beispiel solche Sätze dann rausgehauen haben, wo man sagt, okay, es ist nicht gerade förderlich, wenn dann sowas über die Mannschaft geschrieben wird, auch dass der Zusammenhalt nicht stimmt und dass jeder ein Einzelkämpfer ist, das ist nicht meine Meinung. Wir sind als Team in der Mannschaft, in der Kabine, funktioniert alles. Wir sind ein sehr harmonisches Team. Ich kann jetzt keinen irgendwie rausnehmen, der da ein Stinkstiefel ist oder so. Deswegen kann ich die Vorwürfe teilweise gar nicht verstehen. Was mich bei dir sportlich immer noch mal interessiert hat, siehst du dich eigentlich mehr als rechter Verteidiger oder als defensiver Mittelfeldspieler? Es macht beides Spaß. Jetzt gegen Bremen, muss ich sagen, hat es mir sehr Spaß gemacht, auf der 6 zu spielen. Mir gefällt es, rechts hinten zu spielen. Also ich bin da sehr variabel einsetzbar. Am liebsten ist mir, wenn ich überhaupt spiele. Ja, das kann ich nachvollziehen. Zum Schluss würde ich gern mein übliches Spiel mit euch Profis machen. Das mache ich ja immer, wenn jemand aus der Profimannschaft zu Gast ist. Nämlich, ich fange einen Satz an und du beendest den. Und die erste Aussage sozusagen ist, wenn ich nicht Fußballer geworden wäre, dann... Wäre ich Koch geworden. In meiner Freizeit mache ich in Wolfsburg am liebsten? Freizeitaktivitäten mit meinen Kindern. Das passt gut zur nächsten Aussage. Meinen Kindern versuche ich im Leben zu vermitteln? Ehrlich und respektvoll zu sein. Am häufigsten Meinungsverschiedenheiten zu Hause gibt es, wenn ich? Gibt es nicht, nein. Wenn ich... Ich habe keine Ahnung, es gibt keine Meinungsverschiedenheiten. Ja, aber ist doch gut, dass ich dich noch so zum Nachdenken gekriegt habe. Dann geht's etwas ernster weiter. Der VfL Wolfsburg bedeutet mir? Sehr, sehr viel, weil das hier meine Heimat ist und weil sie mir einfach zu Hause gegeben haben. In den Urlaub fahre ich am liebsten? Nach Spanien. Und wenn ich in meinem Leben etwas völlig anders machen würde, dann wäre das? Dasselbe nochmal so machen wie jetzt. Also nichts anders machen. Also nichts, richtig. Sehr schön, das freut mich für dich. Und es freut mich, dass du heute zu Gast im Wölferadio warst. Vielen Dank, Christian Tresch, für das Gespräch. Sehr gerne. Schönen Tag noch. Kurzpassspiel. Kevin Großkreuz ist ja bekanntermaßen rausgeflogen beim VfB Stuttgart. Ja, er gab da diese berühmte Pressekonferenz, tränenreich, und er hat sich entschuldigt und was weiß ich nicht alles. Hat aber auch gleichzeitig angekündigt, dass er, sollte Stuttgart aufsteigen, seine Jungs, seine Mannschaft besuchen wird und dann zusammen den Aufstieg feiern will. Daraufhin hat angeblich die Stadt Stuttgart erstmal die Warnstufe für die Polizei erhöht. Wenn du mich nochmal duzt, hau ich dir eine Delle in die Gewürzgurke. Ist das klar? Ja, in der Champions League hat Arsenal London 2x5-1 gegen Bayern auf den Sack gekriegt. Und natürlich, klar, wer ist schuld, wenn du 10 Gegentore in 2 Spielen kriegst? Der Schiedsrichter, genau. Und Arsenal-Fans haben offensichtlich deswegen die Wikipedia-Seite des Schiris umgeschrieben, weil sie sauer waren auf ihn. Da steht dann jetzt drin, er wurde 2017 bekannt als der erste blinde Schiedsrichter in einem Champions-League-Spiel während Arsenal-Bayern. Und er wurde von einem britischen Journalisten dabei erwischt, wie er vor dem Spiel einen braunen Umschlag von einem bekannten UEFA-Vertreter übergeben bekam. Harter Tobak, aber ja, Wikipedia, da kann man auch nicht alles glauben, beziehungsweise jetzt verstehe ich auch, warum bei dem Wikipedia-Eintrag von Julian Draxler drin steht, er war eine Verstärkung für den VfL Wolfsburg. Krasse Geschichte aus Italien, Serie A, beim US Palermo gibt es einen neuen Präsidenten, ja, gibt es öfter mal, aber Paul Baccalini ist, ja, jemand, der mit Fußball gar nichts am Hut hatte vorher, nämlich er ist irgendwie Fernsehkomiker oder DJ und löst jetzt mit Maurizio Zamparini den alten Präsidenten ab, der hat in 14 Jahren 30 Trainer verschlissen, so heißt es da. Ja, lustigerweise ist das dann jemand, der mehr oder weniger Fan war und jetzt Präsident seines Clubs geworden ist. Er sagte auch, ich bin hier, um meine Energie und meine Liebe mit in diese Stadt zu übertragen und ja, letztendlich auch dann die Klasse zu halten beim abstiegsbedrohten US Palermo. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, Komiker sein, keine Ahnung vom Fußball haben und dann Chef von einem Fußballclub werden. Das gibt's doch in Deutschland auch. Heißt 1860. Kombinationsspiel. Und bei mir per Skype zugeschaltet ist jetzt Holger Schrapel. Er ist Journalist aus Leipzig und Dauerkarteninhaber bei RB. Hallo Holger. Hallo. Ja, Samstag kommst du zum Spiel. Wolfsburg ist zu Gast. Die wichtigste Frage aber vorweg, weil ganz viele eigentlich gedacht haben, RB hält so eine tolle Serie wie die Hinrunde nicht nochmal durch. Warum seid ihr nicht eingebrochen grundsätzlich? Ja, ich kann das nur mit der Qualität der Spieler beantworten und vielleicht mit der Tatsache, dass Herr Rangnick die Situation sehr genau gekannt hat, da aus Hoffenheim, wann war das, 2007, 2008, und der vielleicht gewusst hat, welche Stellschraube da man drehen muss, auf dass die Leute hungrig bleiben. Und ansonsten, ja, Qualität der Spieler. Im Gegensatz zu damals ist halt nicht unser Top-Torjäger ausgefallen. Ja, und ja, das muss es sein. Ich habe sonst keine Erklärung. Ich als Wolfsburger muss hier natürlich leicht korrigieren. Es war 2008, 2009, weil am Ende der Saison ist der VfL Meister geworden, was man natürlich noch in guter Erinnerung hält. Aber okay. Ja, ich klinge schon wie ein Anhänger von einem Traditionsclub. Die Frage ist aber wirklich noch hinten raus, weil ihr ja nicht eingebrochen seid. Wird denn nochmal zum Angriff auf die Bayern geblasen jetzt als Tabellenzweiter sozusagen? Ja, ich glaube, dass wirklich das, was Ralf und Ralf immer sagen, die denken wirklich bloß immer ans nächste Spiel. Also das finde ich sowieso auch immer die beste Möglichkeit. Du musst ans nächste Spiel rangehen und das versuchen zu gewinnen und sich da Gedanken zu machen, ob man da noch Bayern schlagen kann oder erreichen kann oder nicht, ist vollkommen sinnlos, meiner Meinung nach. Und deswegen... also die einzige Möglichkeit, dass wir noch Meister werden, ist, dass, ja, weiß ich auch nicht, in Bayern eine Dauergrippe ausbricht oder sowas, aber das ist nicht realistisch. Ja gut, aber wenn man die Chance hat und die Qualität ja dieses Jahr auch, warum soll man es denn nicht probieren? Naja, wie gesagt, wir versuchen weiter, oder die Mannschaft versucht weiter jedes Spiel zu gewinnen, aber selbst wenn das gelingen würde, würde es meiner Meinung nach nicht reichen, weil die Bayern zurzeit tatsächlich so diesen so abgezockten Fußball spielen, die lassen niemanden mehr ran. Also die haben so die Kontrolle über alles in der Bundesliga. Da verschwende ich auch nicht so viele Gedanken dran. Also ich würde mich freuen, aber ich, wie gesagt, ich komme aus einer Zeit, wo ich bei Spielen gegen Auerbach war. Wenn wir jetzt Zweiter werden, werde ich da nicht rumspielen und sagen, dass wir nicht Meister geworden sind und dass das nicht so schön ist oder so. Bist du da eine Ausnahme bei euch im Umfeld oder ist das oder träumt man da ein bisschen mehr, als du es jetzt tust? Ich meine, wir sind Fußballfans, das ist ja an sich schon ein Zeichen für irrationales Verhalten, dass man sein Leben danach ausrichtet, 11 Leuten beim Fußballspielen zuzugucken und da sehr viel Geld und Freizeit reinsteckt. Insofern diese Irrationalität. Nerven. Hat ja auch zur Folge, dass man sagt, okay, ja, geil wäre schon, wenn wir Meister werden, aber wirklich, das ist wirklich irrelevant für mich. Ich bin wirklich immer noch im Freudentaumel, dass das da so eine geile Saison ist. Alles andere ist wirklich ja, nicht so wichtig. Eine Saison, die aber auch geprägt gewesen ist von ja Anfeindungen, die man so erwarten durfte, bis auf die Nummern in Dortmund, die ja, sage ich mal so, dann übers Ziel hinausgeschossen sind, glaube ich. Ist das Ganze, was da passiert ist in Dortmund, richtig aufgearbeitet worden bei euch? Waren es aus deiner Sicht die richtigen Strafen und gab es auch die richtigen Reaktionen aus der Liga sozusagen? Wie würdest du das bewerten? Ja, schwierig. Also wirklich mit Plakaten und auch geschmacklosen Plakaten und mit strafbaren Plakaten kann ich für meinen Teil leben. Ich meine, so als Beispiel, als zur Vergangenheit, na, da gab es mal, als Kaiserslautern hier war, ein Plakat, wo der Willi Orban mit einer Zielscheibe drauf abgebildet war. Ey, ganz ehrlich, das sagt nur etwas über die Leute, die so ein Plakat hochhalten, dass die wirklich sehr oft vom Wickeltisch gefallen sind als Kind und einfach nicht ganz dicht sind. Und ich kann mit so einem Plakaten leben und so mit Steinen auf Kindern brauchen wir auch nichts weiter sagen. War eine Minderheit, klar, aber ja. Und die Reaktion, da muss ich ja sagen, so als Ostdeutsche, der insbesondere so 1. FC Magdeburg und natürlich Dynamo Dresden mitverfolgt und wie leicht dort im Staat, also so Tribünensperren und Geisterspiele und so weiter vergeben werden, kann ich nur sagen, absolut gerechtfertigte Strafe für Dortmund. Und letztendlich auch dann für die Zukunft die richtigen Reaktionen oder befürchtest du, dass sowas auch jetzt, sage ich mal, gängig werden könnte in den kommenden Jahren? Also ich für meinen Teil wirklich, ich habe wirklich mit Plakaten nicht so ein Problem. Also wirklich, das ist auch einfach ein Zeichen. Ich rede schon von den schlimmeren Sachen. Also sprich, ist da jetzt eine Grenze gefallen? Ganz ehrlich, das ist wirklich die Ausnahme gewesen. Das ist dort eine Handvoll von Vollidioten in Dortmund gewesen, die halt sich auch von niemandem da irgendwie eingeschränkt wurden oder vielleicht vorher mal den Warnschuss bekommen haben. Ich glaube das nicht, dass das in der Form weiter, dass das nochmal so in der Form passiert. Ich glaube schon, dass es so, ja, so Nummern wie was weiß ich, den Mannschaftsbus blockieren oder den Mannschaftsbus mit Eiern bewerfen oder so, kann sein. Aber so diese Qualität von Kriminalität, von Verbrechen wird es, glaube ich, nicht weitergeben. Und die Mannschaftsbusreiniger bzw. die Waschstraßen wollen ja auch von irgendwas leben. Eben, in Leipzig, eben, ja. Auch wichtig. Ja. Ganz interessant fand ich eine Schlagzeile, die ja auch durch die Presse gegangen ist. Europapokal sei gefährdet wegen eures Modells mit RB Salzburg. Ja. Ist das so oder ist das eine Boulevardgeschichte, die keine Substanz hat? Also ist die Europapokalteilnahme von RB Leipzig in Gefahr tatsächlich? Ach na, wenn man dem Top-Journalisten Köster glaubt, dann ist das ja beschlossene Sache, dass das RB Leipzig nicht teilnimmt, aber wie auch sonst schreibt er da halt nur Scheiße und es ist einfach so, dass ich darauf vertraue, dass die Rechtsabteilung von RB das im Blick hat und dass es da kein Problem geben wird. So, jetzt müssen wir aber mal ernst werden. Ihr Pfeifen, sage ich jetzt mal ganz despektierlich, ja. Ne? Ihr spielt unentschieden gegen Augsburg, ihr verliert gegen den HSV. Ja. Warum tut ihr eigentlich nichts für uns? Wie kann denn das sein? Also auch da gilt der Satz von vorhin. Das ist wirklich das Einzige, was RB Leipzig interessiert, ist das nächste Spiel. Also die Mannschaft, den Trainer, das glaube ich auch so und das nimmt man auch so wahr, wenn man mal beim Training ist und so. Und also Augsburg, finde ich, ist vollkommen okay. Also das ist auch, also die haben wirklich gut gefightet und gegen Hamburg, das war im Stadion so ein, oh, wie soll ich sagen, also das war so ein irrationales Ergebnis. Ja, also so, und da, also ich meine, man mag das ja kaum glauben, dass das derselbe HSV ist, der dann von den Spielen zuvor und danach, aber die haben den Schlüssel gefunden und dann hast du das halt immer mal drin bei so einer Mannschaft mit so vielen jungen Leuten auch und die dann, das sind dann so junge Leute, die dann vielleicht auch mal ein bisschen zur Überheblichkeit neigen oder so und die dann ab und zu mal so einen Warnschuss brauchen, so ein 0-3 und die dann halt beim nächsten Mal wieder mehr laufen. Und dann war Hamburg einfach gut an dem Tag. Die hatten einfach einen Sahnetag erwischt und wir hatten einen Scheißtag erwischt. Und dann ist in dieser Liga alles möglich. Warum erwischt Wolfsburg gegen euch einen Sahnetag am Samstag? Oder warum seid ihr scheiße drauf? Oder seid ihr scheiße drauf? Also ich habe ehrlich gesagt nicht so viele Argumente für Wolfsburg zurzeit. Also dann frag mich mal. Na, der so neuer Trainer kann zu vor Euphorie sorgen, aber die Leipziger Mannschaft, wir sind so gefestigt, das ist so schon unwahrscheinlich, dass das passiert. Aber klar, wenn man sagt, klar, was gegen Hamburg passieren kann, kann gegen Wolfsburg genauso gut passieren. Vom Mannschaftspotenzial her sehe ich eigentlich Wolfsburg so von den Einzelspielern her auf jeden Fall vor Hamburg. Und wenn das Ganze in ein gutes System gepackt wird, ja. Aber ich glaube, da hat der Jonker einfach noch zu wenig Zeit dafür gehabt, diese verunsicherte Mannschaft wieder nach vorne zu führen. Das beim HSV war vielleicht auch wirklich, dass der Gisdolner, der als alter Hoffenheimer so ein bisschen den Rangnick-Fußball noch ein bisschen besser kennt als alle anderen und deshalb vielleicht die eine oder andere Antwort wusste, die andere Leute nicht wissen. Aber es trainiert ja der Hasenhüttl, nicht der Rangnick. Na, aber der hat sich den schon sehr genau rausgeguckt. Alles klar. Also die Art des Fußballs ist ja wirklich dieselbe. Tatsächlich aber beim Hasenhüttl ein bisschen variantenreicher als beim Rangnick in der zweiten Liga. Was wird es denn für ein Spiel gegen Wolfsburg Samstag? Also, kann ich da mit technischen Finessen rechnen? Oder? Nö, das ist so das Typische. Wir werden den Ball jagen, wir werden schnell nach vorne spielen. weil Paulsen ja eine Weile ausfällt, eben eher nicht lang und hoch nach vorne, wie sonst eigentlich seit Paulsen da ist. Und dann natürlich Leipzig, ich habe jetzt gehört, am Wochenende irgendwie in den ersten 6 Minuten haben wir schon 6 Tore geschossen. Da solltet ihr, glaube ich, auch aufpassen, weil das sind so diese Momente, die RB Leipzig hat, gerade am Anfang zuzulegen. Und dann nochmal zum Schluss hin, wenn alles kaputt gerannt ist, dann sind eben so Leute wie Demme und Keta vor allem, die sind immer noch wie die Aufziehtierchen, immer noch schnell und konzentriert bei der Sache. Ich bin optimistisch für das Spiel am Samstag. Wenn du mal Richtung Wolfsburg guckst, wie beurteilst du die Lage und natürlich auch die Frage, steigt Wolfsburg tatsächlich ab? Alles ist möglich. Das ist 5 Euro in ja, so wollte ich gerade sagen. Es ist möglich, ist alles möglich. Alles ist möglich. Ja. Na, gucken wir uns mal an, wie das hinten aussieht. So, das sind ja Darmstadt, Ingolstadt, Schalke im Prinzip und Bremen. Also Darmstadt ist weg, Ingolstadt tendenziell auch eher so auf dem aufsteigenden Ast. Und ich sag mal, wenn es dumm läuft, wird es vielleicht der Relegationsplatz. Aber da muss schon echt viel dumm laufen, denn, weiß nicht, also es hängt alles von eurem Trainer ab. Ne? Also ich kenne den nicht, ich kenne den nur als Co-Trainer, wie der in der Lage ist, so Leuten wie einem Gomez zum Beispiel oder einem Gustavo oder so wieder sozusagen die auf die Füße zu stellen und die dazu zu bringen, das abzuliefern, was so eine Leute eigentlich abliefern können. So. Das ist wichtig, aber alles ist möglich. Ich kann es nicht beurteilen. Gebe zu, ich habe jetzt natürlich die Wolfsburg-Spiele in den letzten Wochen auch nicht im Detail verfolgt. Ich bin gut ausgelastet damit, die Spiele von RB immer 90 Minuten zu gucken. Die Verunsicherung ist da, aber ihr habt eben auch so mit dem Mali, ich glaube, so ein Tepp oder wie heißt das, das sind gute, schnelle, neue Leute. Also normalerweise reicht es, aber alles ist möglich. Ich sag mal so Abstiegswahrscheinlichkeit so irgendwie 15%, 20%. Wow. Sowas in der Gruppe. Ist ja immer noch hoch genug. Was tippst du denn fürs Spiel Samstag gegen RB? Also wir sind leider immer für ein Gegentor gut. Das war so ein Merkmal der letzten Spiele nach der Winterpause. Deshalb so 2-1, 3-2, sowas in der Größenordnung. Timo Werner wird wieder Tore schießen, der beste und beliebteste Spieler Deutschlands. Und ja, gut. Solange er sich nicht wieder fallen lässt im Strafraum, ein jeder nach seiner Fasson, möchte ich mal sagen. Ja. Aber gut, das sind halt so Sachen, die wir auch sowieso nicht beeinflussen können. Ich fürchte jedenfalls, dass wir in Leipzig nicht viel mitnehmen können. Es wäre aber sehr wichtig, was mitzunehmen, alleine schon, um da ein Zeichen zu setzen. Das war Holger Schrapel, er ist Journalist aus Leipzig und wie wir gehört haben, Experte für RB. Ich danke dir für das Gespräch. Immer gerne. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Die Frau eines Eintracht Braunschweig-Fans steht an der Haustür und hat einen Vibrator in der Hand. Und als plötzlich der Eintracht Braunschweig-Fan nach Hause kommt, versteckt sie ihn hinterm Rücken. Und sie sagt, hallo Schatz, oh, was ist denn los, warum weinst du denn? Sagt er, ich bin gefeuert, man hat mich heute in der Firma durch eine Maschine ersetzt. Entlassen möchte ich euch aber nicht ohne das hier. Faninfos. Grünau, und da ist zu vermelden, dass, ja, auswärts Leipzig, alle Fahrangebote und auch die Karten, die Eintrittskarten im Gästebereich ausverkauft sind. Heißt, wer hinfahren möchte, muss jetzt sozusagen selbst anreisen, und wer kein Ticket hat, da bittet die Fanbetreuung auch gar nicht erst hinzufahren, weil es sich nicht lohnt. Oder sagen wir so, die Chancen sind nicht groß, dann noch an ein Ticket zu kommen. Anders sieht's aus bei den Partien in Leverkusen und Schalke. Da gibt es entsprechende Auswärtsfahrten über Fanfahrten Wolfsburg und die Schlemmerbrüder zu buchen. Ja, Schalke dann am 8. April und vorher am Sonntag, 2. April, dann in Leverkusen. Lohnen tut sich auch ein Blick auf die neue VfL Wolfsburg Homepage, vfl20.de. Da geht es, wie man unschwer erahnen kann, um 20 Jahre Bundesliga. Auch wir mit Hashtag 20 und Hinweise, Film und so weiter sind dort vertreten. Und jede Menge Geschichten rund um Aufstieg und die Erfolge des VfL. Der ist ein bisschen Balsam auch für Seele, denn die guten Zeiten sind natürlich da auch zu erkennen. Großes Bild von Edin sozusagen ganz vorne mit drauf und schöne Choreo, von Bilder von der Choreo, das kennt ihr. Und ja, schaut mal rein, das lohnt sich bestimmt. Und dann gibt es noch einen Ex-Wölfe-Spieler, der euch noch was zu sagen hat. Hallo Wolfsburg-Fans, 25 März, mein letztes Spiel in Berlin. Viele Dice kommt, ihr auch. Und wer ihn nicht erkannt hat, Marcelinho hat sein Abschiedsspiel. Ex-Wolf hat uns ja immerhin auch mal in den UEFA-Cup geschossen. Ich habe sogar noch ein Trikot von ihm, fällt mir gerade ein. Ja, will nochmal das Olympiastadion voll machen. Auch einige Wölfe-Stars und Ex-Stars sind dabei. Das lohnt sich vielleicht. Wer Bock hat, da mal nach Berlin rüber zu schippern, ich sag's mal in den Worten von Julian Draxler, ne, die kurze Bahnverbindung nach Berlin, die hat ja was. Und wer Lust hat, fährt zu Marcelinho, ist vielleicht ein Spektakel. Wer es macht, viel Spaß dabei. Und damit neigt sich das Wölfe-Radio dem Ende zu. Ich danke vielmals fürs Zuhören, fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Hab's jetzt ein paar Mal nicht gesagt, jetzt kann ich mal wieder. Wenn euch was auffällt bei der Sendung, schreibt mir. Gerne auch Fußball-Fachspezifisches, zum Beispiel wie ihr die Umstellungsmaßnahmen von Andris Jonka findet und wie sich die Mannschaft denn so allgemein auch präsentiert hat. Wenn ihr was zur Sendung sagen möchtet, wenn ihr was wissen möchtet und so weiter und so fort, schreibt mir bei wolfsblog.de oder auch bei Facebook, kennt ihr ja das Spielchen. Ja, dann sage ich, 3 Punkte in Leipzig werde ja kein Problem sein, ne? Da fahren wir doch mal eben hin und klatschen die weg. Ansonsten, ja, wie immer, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL, nur der VfL, nur der VfL.